besonders witzig gerät Christian Dietrich Grabe eine Szene mit dem Dichter Rattengift, einem ebenso schlechten wie eitlen Poeten. Bonjour, Herr Rattengift. Allmächtiger, der Teufel. Entsetzen Sie sich nicht, ich habe Ihre Gedichte gelesen. Haben Sie? Haben Sie? Ja, und Sie haben mir ausnehmend gefallen. Oh, Sie erteilen mir ein Lob, welches ich kaum... Sie dichten selbst. Sie müssen dichten, versuchen Sie. Sie werden herrliche Gedichte machen. Weil ich die seinigen gelobt habe. Nur bitte ich Sie, einen anderen Namen als den Ihrigen unter Ihre Poesien zu schreiben. Nicht etwa, wie es Mode ist, deswegen, weil Sie sich Ihrer Gedichte schämen müssen, sondern um das Charakteristische Ihres Namens zu verbergen. Wie sich zum Beispiel jemand, dem es sehr winklig und düster im Kopfe ist, hell nennen könnte, so könnten Sie sich ja Engel, Himmel oder Tugend titulieren. Sie geben mir einen befolgenswerten Rat, Herr Rattengift. Übrigens habe ich schon mehrere Werke ans Licht gestellt. Wie erst kürzlich Die französische Revolution, ein Trauerspiel in 14 Jahren mit einem Prolog von Ludwig dem 15. und Chören von Emigranten. Das Stück ist aber außerordentlich schlecht aufgenommen worden. Besonders wegen des Fehlers, dass es die Kritiker guillotinierte. Auch kann ich es, ungeachtet mancher Freunde, die im Stillen daran arbeiten, weder in Preußen, Österreich noch England zum zweiten Male auf die Bühne bringen. Die Zensur ist zu strenge. Jedoch habe ich die Hoffnung, dass man es in Spanien mit einigen unbedeutenden Varianten wieder aufführen wird, wofern mir der Herzog von Angoulême nicht mein spanisches Bitter austrinkt. Jetzt beschäftige ich mich mit einem Possenspiele, welches unter dem Titel »Der griechische Freiheitskampf« vom Verfasser der französischen Revolution im Verlage des türkischen Kaisers erscheint. Ihre Werke, die ich, wie ich nun sehe, schon seit langem kenne, ohne zu wissen, dass sie von Ihnen sind, haben unleugbar etwas Gigantisches, Herr Teufel. Aber der Unwahrscheinlichkeiten, der Freiheiten, die Sie sich mit Zeit und Ort herausnehmen, sind doch zu viele. Und nun gar die Verse. Die Verse. Auch möchten die Ansichten von der Welt, die sich darin zeigen... Wissen Sie auch, was die Welt ist? Welche Frage. Die Welt ist der Inbegriff alles Existierenden, von den kleinen Würmchen bis zu dem ungeheuerlichsten Sonnensystem. So will ich Ihnen denn sagen, dass dieser Inbegriff des Alls, den Sie mit dem Namen Welt beehren, weiter nichts ist als ein mittelmäßiges Lustspiel, welches ein unbärtiger, gelbschnabeliger Engel, der in der ordentlichen, dem Menschen unbegreiflichen Welt lebt und, wenn ich nicht irre, noch in Prima sitzt, während seiner Schulferien zusammengeschmiert hat. Das Exemplar, in dem wir uns befinden, steht, glaube ich, in der Leihbibliothek zu X. Und eben jetzt wird es von einer hübschen Dame gelesen, welche den Verfasser kennt und ihm heute Abend, das heißt über 6 Trillionen Jahre beim Teetische, ihr Urteil mitteilen will. Herr, ich werde verrückt. Ist die Welt ein Lustspiel? Was ist dann die Hölle, die doch ebenfalls in der Welt ist? Die Hölle ist die ironische Partie des Stücks und ist dem Primaner, wie das so zu gehen pflegt, besser geraten als der Himmel, welches der rein heitere Teil desselben sein soll. Und wirklich wäre die Welt weiter nichts? Wie werden denn die Verbrecher bestraft? Einen Mörder lacht nicht so lange aus, bis er selber mitlacht, dass er sich die Mühe macht, einen Menschen umzubringen. Die härteste Strafe eines Verdammten besteht aber darin, dass er die Abendzeitung lesen muss und sie nicht anspucken darf. Gott im Himmel, Herr Teufel, ich merke, dass man in der Hölle nicht bloß meine Gedichte, sondern die ganze deutsche Literatur kennt. Wie erklärt sich das? Ganz natürlich. In die Hölle kommt nicht allein das Böse, sondern auch das jämmerliche Triviale. So sieht der Gute ebenso darin wie der schlechte Catilina. Da nun heutzutage die neuere deutsche Literatur das Jämmerlichste unter dem Jämmerlichen ist, so beschäftigen wir uns vorzugsweise mit dieser. Ei, wenn die deutsche Literatur in der Hölle das Hauptgeschäft ist, was mag es denn dann darin für kuriose Nebenbeschäftigungen geben? Na, In den Nebenstunden machen wir gewöhnlich aus den Geistern, weil sie unsichtbar und deshalb auch durchsichtig sind, Fensterscheiben oder Brillengläser. So hatte neulich meine Großmutter, als sie die sonderbare Grille bekam, das Wesen der Tugend einzusehen, sich die beiden Philosophen Kant und Aristoteles auf die Nase gesetzt. Da es ihr aber dadurch nur immer dunkler vor den Augen wurde, so machte sie sich stattdessen eine Lorgnette von zwei pommerschen Bauern und konnte nun so deutlich sehen, als sie nur wollte.